Eigentlich wollte ich sowohl eben diese italienische Originalfassung Ihnen zeigen, euch zeigen, und auch die deutsche Synchronisierung, weil das sehr unterschiedliche Fassungen sind. Also die deutsche Synchronisierung hat einen ganz anderen Text zu dieser Szene. Und wir haben aber jetzt schon so lange gesucht für die italienische Fassung mit deutschen Untertiteln, dass vielleicht einmal, fangen wir mal mit der an. Okay. Ja, weil ich habe es ganz interessant gefunden, nicht das allein schon beim selben Film, aber nur bei der Übersetzung, bei der Synchronisierung, da eigentlich zwei unterschiedliche Auffassungen dargestellt werden. Also, das war es auch schon. Vielleicht kann man es nochmal zurück. Der Pasolini interpretiert da den Ödipus anders als der Freud. Pasolinis Ödipus will von seinem Rätsel nichts wissen. Der stürzt die Sphinx in den Abgrund, weil sie ihn eigentlich mit seinem Rätsel konfrontiert. Also, das war die Sphinx? Ja, ja. Kommen wir es nochmal zu? Ja. Ja. C'è un enigma nella tua vita. Qual è? Non lo so, non voglio saperlo. È inutile dirlo. Voglio vederti, non voglio sentirti. È inutile l'abisso in cui mi spingi è dentro di te. Muss man hüten, ein Rätsel soll man lösen. Ich habe vor vielen Jahren von einem Kollegen in einem Vortrag, ich weiß nicht einmal mehr, wer das war, aber ich kann mich noch erinnern an die Worte eben, Analyse hat eigentlich die Aufgabe, Geheimnisse in Rätsel zu verwandeln und diese Rätsel kann man dann eben lösen. So ungefähr. Das würde ich gerne heute mit meinen Überlegungen mit Ihnen diskutieren und in Frage stellen. Ein Rätsel soll man lösen. Zumindest gilt das für die Neuzeit, wo Rätselraten zur Freizeitunterhaltung geworden ist. In den Rätseln, die in vielen Märchen vorkommen und die Bedingung sind, dass er oder auch sie am Leben bleiben und dann meistens das gelöste Rätsel eine befreiende Wirkung auf die Rätselstellerin, den Rätselsteller haben, ist dann auch, Heirat ist meist die Folge, dann ist etwas enthalten, das auf den alten Gebrauch des Rätsels hinweist. In der Antike zeigt sich im Rätsel sowie im Orakelspruch der Einbruch der göttlichen Sphäre in die menschliche. Das zeigt sich weniger an der inhaltlichen Schwierigkeit des Rätsels, häufig ist es relativ banal, als vielmehr an der absurden Diskrepanz zwischen der Banalität seines Inhalts und den damit verbundenen tödlichen Konsequenzen, die es haben kann bei Nichtlösung. Es geht beim Rätsel also oft in den Mythen, in den Märchen um Leben und Tod und um Sexualität. Die Lösung des Rätsels wird belohnt. Der Held bekommt die Königin zur Frau. Und wie du schon vorhin gesagt hast, es ist also selten die Königin, es ist meistens die Prinzessin. Nur beim Ödipus ist es die Königin. Was ist nun der Unterschied zwischen der geheimnisvollen Sphinx, die schweigend seit mehr als 3000 Jahren die Pyramiden bewacht, und der thebanischen Sphinx, die sprechen gelernt hat, nicht mehr selbst ein Rätsel darstellt und ein Geheimnis hütet, sondern ein Rätsel stellt den Wanderern, die bei ihr vorbeikommen. Die ersten Sphinxen lassen sich ins dritte Jahrtausend vor unserer Zeitrechnung zurückdatieren. Es gibt sie in fast allen Kulturen des Altertums, in Ägypten, in Mesopotamien, in Kreta und in Griechenland. Es gibt weibliche Sphinxen, es gibt männliche Sphinxen, also in Ägypten waren es männliche Sphinxen. Es gibt Löwensphinxen, Stiersphinxen, Pferde- und Schlangensphinxen, also alle möglichen Kombinationen. In Ägypten galt die, oder eigentlich der Sphinx, als Repräsentant des Sonnengottes, als Wächter an Tempeln, Palästen, Gräbern, als Begleiter einer erscheinenden Gottheit, als Todesdämon, als Hüter des Lebensbaumes oder eines Sonnensymbols. Mit der Sphinx waren Vorstellungen verbunden, die tief im religiösen und mythischen Bewusstsein der Antike, kosmischen Bewusstsein der Antike wurzelten. In Ägypten stellt das Menschenantlitz der Sphinx über mehr als 3000 Jahre hinweg den regierenden Pharao dar. In Mesopotamien bewachen riesengroße Sphinxen den Eingang zum sakrosankten Bereich der Paläste, also den Bereich, in dem auch die Initiationsriten erfolgten, die als Übergangsriten mit einer Todesvorstellung und darauf folgender Wiedergeburt verbunden waren. Folgt man verschiedenen Quellen, endeten diese Initiationsriten für die Initianten tatsächlich auch manches Mal mit dem Tod. In der Antike waren auch Bordelle oft mit einer Sphinx gekennzeichnet. Und noch 1946 beschreibt Alberto Giacometti in seinem Text Der Traum, die Sphinx und der Tod von T. ein Bordell namens Sphinx, in dem er sich damals eine Geschlechtskrankheit zugezogen hatte. Es wäre sicher interessant, über den kulturgeschichtlichen Hintergrund der Tatsache, dass die thebanische Sphinx sprechen kann und nicht mehr als geheimnisvolles Monument ein Rätsel darstellt, sondern den Jünglingen, die vorbeikommen, eben ihr Rätsel stellt, also darüber, über diesen Unterschied, geheimnisvolle Sphinx, die einfach nur eben als Monument vorhanden ist, und die sprechende Sphinx von dem, darüber weiter zu spekulieren und zu rätseln. Über die Herkunft der thebanischen Sphinx und den Grund ihrer Anwesenheit gibt es eine Vielzahl von unterschiedlichsten Versionen. Gemeinsam ist den Begründungen, warum sie in Theben ist, mal ist sie vor den Toren von Theben, mal ist sie am Marktplatz, also das ist auch unterschiedlich. Aber gemeinsam ist allen Versionen, dass sie hingeschickt wurde. Also, und zwar wegen eines Vergehens. Irgendetwas, also das ist auch wieder unterschiedlich, was das Vergehen war. Und es ist auch unterschiedlich, wer daraufhin die Sphinx nach Theben schickt. Aber gemeinsam ist diesen Versionen, dass sie als Strafe geschickt wurde. Und am bekanntesten ist, glaube ich, die Version, wo sie von der Hera, die ja die Göttin der Ehe ist, geschickt wurde, um Laios zu bestrafen. Die Sphinx, kurz, also es gibt, es habe ich jetzt erwähnt, die eben den Unterschied, dass es diese alten, vielen Sphinxen gibt, die ein Geheimnis darstellen und schweigen, also zum Beispiel die Sphinx von Gizeh und die vielen, und in Mesopotamien, in Kreta, überall gibt es die. Und die thebanische Sphinx, aber im Unterschied zu dieser, zu diesen anderen Sphinxen, spricht. Also das heißt, sie stellt nicht nur mehr ein, ist nicht mehr nur die geheimnisvolle Sphinx, die ein Rätsel darstellt, sondern sie spricht, sie kann sprechen, sie hat sprechen gelernt und sie stellt ein Rätsel dem Vorbeiwandernden. Die bekannteste Version ist eben, dass sie als Strafe von der Hera nach Theben geschickt wurde, zur Strafe für den Laios eigentlich, der sich zu wenig um seine Frau Jokaste gekümmert hat, da ganz in seiner Leidenschaft für Chrysippos vertieft war, den er entführt hat und vergewaltigt hat. Und das war ja auch der Grund, oder eine Version sagt das auch als Grund, dass der Pelops eigentlich dem Laios, der Pelops ist der Vater von Chrysippus, der hat ihn dann verflucht und ihm gesagt, er soll, oder beide Eltern sollen, wenn sie einen Sohn haben, von diesem Sohn ermordet werden. Das war sozusagen die ganze eine der Versionen der Ausgangsgeschichte. Das Rätsel, das die Sphinx den vorbeiwandernden Jünglingen stellt, lautet: Es ist am Morgen vierfüßig, am Mittag zweifüßig, am Abend dreifüßig. Von allen Geschöpfen wechselt es allein mit der Zahl seiner Füße, also die Zahl seiner Füße. Aber eben wenn es die meisten Füße bewegt, sind Kraft und Schnelligkeit seiner Glieder ihm am geringsten. Ödipus beantwortet die Frage: Es ist der Mensch. Und es gibt auch wiederum eine Vielzahl an Varianten, wie und wann daraufhin die Sphinx umkommt. Bei Hugo von Hoffmannsthal stürzt sich die Sphinx gleich in den Abgrund, als sie Ödipus erblickt. Das Rätsel wird weder gestellt noch beantwortet. In anderen Versionen erschlägt Ödipus die Sphinx entweder nachdem er das Rätsel gelöst hat oder bevor er das Rätsel gelöst hat. Und am bekanntesten ist wohl die Version, in der die Sphinx sich aus Scham in den Abgrund stürzt, nachdem Ödipus ihr Rätsel gelöst hat. Sich dadurch aber nicht nur als grausames Ungeheuer ausweist, sondern darüber hinaus zeigt sie sich damit einem Wahrheitsgebot verpflichtet, dem sie treu bleibt. Freuds Beschäftigung mit dem Ödipus-Mythos, seine Entdeckung, und der Annahme der Universalität dieses Mythos und damit der Setzung einer Struktur, nämlich der Struktur vom Ödipus-Komplex, bestimmt jede weitere psychoanalytische Arbeit. Verkürzend zusammengefasst heißt das, dass die heißt also diese ödipale Struktur. Anerkennung des Geschlechtsunterschieds und Anerkennung des Generationenunterschieds. Möglich gemacht durch das Nein nun des Vaters, der dem Sohn oder der Tochter durch das Inzestverbot, also das Verbot, den Körper der Mutter zu genießen, einen Platz zuweist. Du bist mein Sohn, meine Tochter und du wirst, wenn du groß bist, eine Frau, einen Mann haben. Deine Mutter ist aber meine Frau. Der Körper der Mutter, ihre Brust, ihre Milch, ihre Pflege, ihren Anspruch und ihre Bewunderung für die ordentliche Abgabe der Exkremente müssen aufgegeben werden. An ihre Stelle tritt das Sprechen. Und so wie man den Kindern sagt, mit Vollmund darfst du nicht sprechen, wird das Sprechen, nämlich das Sprechen zu einem anderen, nur dann möglich, wenn der Körper der Mutter, der zuerst den Mund füllte, aufgegeben wurde. Das heißt, verdrängt wurde. Symbolische Kastration als Ausgang der ödipalen Phase meint damit die Übernahme sozialer und kultureller Verbote, die dadurch einen Platz und auch Halt geben. Der Verlust, Verzicht als symbolische Kastration bezeichnet, ermöglicht das Sprechen. Und das Sprechen ermöglicht den Verzicht, den Verlust, ermöglicht die Verdrängung. Sandor Ferenczi beschreibt in seinem Text über obszöne Worte, wie das körperhafte Weiterbestehen bestimmter Worte ihre Verwendung unmöglich macht. Zurück zu Freuds Entdeckung des Ödipus-Komplexes. Im Zentrum von Freuds Entdeckung stehen Ödipus-Mord am Vater und sein Inzest mit der Mutter, seine schicksalshafte Verstrickung und sein heroischer Wille zur Wahrheitssuche und Aufklärung. Als er Freud zu seinem 50. Geburtstag von seinen Schülern eine Medaille geschenkt bekommt, wird er blass und Jones, Zitat, benahm sich wie ein Mensch, dem ein Geist erschienen ist. Zitat Ende. Auf der Medaille, die er bekommen hatte, war auf der einen Seite sein Profil zu sehen und auf der Rückseite Ödipus und die Sphinx mit den eingravierten Worten aus dem Ödipus-Drama von Sophokles, der das berühmte Rätsel löste und ein gar mächtiger Mann war. Man könnte sicher noch einige andere Belege finden, die wie diese Szene für eine Identifikation Freuds mit Ödipus sprechen. Das alles ist aber bekannt und darauf will ich jetzt nicht weiter eingehen. Ich glaube, weniger bekannt ist, dass Freud sich auch mit der Sphinx identifizierte. Nicht mit der thebanischen, wohl aber mit der Sphinx von Gizeh. 1887 schreibt er seiner Braut, Martha Bernays, nachdem er alle seine Notizen und Briefe seiner Freunde verbrannt hatte. Zitat: Aber das Zeug legt sich um einen herum wie Flugsand um die Sphinx. Bald wären nur mehr meine Nasenlöcher aus dem vielen Papier herausgeragt. Ich kann nicht reifen und nicht sterben, ohne die Sorge, wer mir in die alten Papiere kommt. Überdies alles, was hinter dem großen Einschnitt in meinem Leben zu liegen fällt, hinter unserer Liebe und meiner Berufswahl, ist lange tot und soll ihm ein ehrliches Begräbnis nicht vorenthalten sein. Die Biografen aber sollen sich plagen, wir wollen es ihnen nicht leicht machen. Jeder soll mit seinen Ansichten über die Entwicklung des Helden recht behalten. Ich freue mich schon, wie die sich irren werden. 1887. Es wird nicht das letzte Mal gewesen sein, dass Freud seine Notizen und Briefe verbrennt. Das letzte Mal dann 1938 vor seiner Flucht vor den Nazis nach England. Renate Schlesier meint darin, auch den Kern der Struktur, die das Werk und das Denken von Freud bestimmt, zu erkennen. Dass er nicht nur ein großer Enthüller, sondern auch ein großer Verberger ist. Gleichzeitig im Verbergen, also in der Beseitigung, im Verbrennen seines Briefwechsels mit seinen Freunden und seinen alten Notizen, die zum Flugsand werden für ihn, wird die Sphinx ja erst wieder sichtbar. Also indem er auf der einen Seite vor seinen Biografen verbirgt, was er sich gedacht hat, was seine Freunde ihm geschrieben haben, tut er einerseits verbergen, auf der anderen Seite die Sphinx auch wieder entbergen, enthüllen. In dieser Aktion wird die Sphinx ja erst wieder sichtbar, sozusagen enthüllt. Freud verbrennt die alten Papiere, um sich selber als Rätsel wieder freizulegen und seiner eigenen Rätselhaftigkeit mit seiner weiteren Forschertätigkeit und seiner Selbstanalyse zu begegnen. Renate Schlesier wundert sich weiter, dass Freud, der ein überaus genauer Goethe-Kenner war und den Faust schätzte und daraus oft zitiert, von den Sphinxen aus der klassischen Walpurgisnacht, die im zweiten Teil des Faust vorkommt, keinerlei Gebrauch gemacht hat. Mephistopheles ist von, in dieser Szene ist Mephistopheles von den Sphinxen fasziniert und bittet sie um Rätsel. Daraufhin geben sie ihm folgenden Rat: Sprich nur dich selbst aus, wird schon Rätsel sein. War dieser Rat zu nah am eigenen Verständnis Freuds, dem Erfinder der Talking Cure und seiner Auffassung der Arbeitsweise und Ausdrucksmöglichkeiten des Unbewussten? Freud, also in den Schriften von Freud gibt es insgesamt wenige Verweise auf das Sphinx-Rätsel. Einmal in den drei Abhandlungen bezieht er sich mit der Sphinx auf die kindliche Sexualforschung und der Frage, woher kommen die Kinder. Das erste Problem, mit dem sich das Kind beschäftigt, ist nicht die Frage des Geschlechtsunterschiedes, sondern das Rätsel, woher kommen die Kinder. In einer Entstellung, die man leicht rückgängig machen kann, ist dies auch das Rätsel, welches die thebanische Sphinx aufzugeben hat. Renate Schlesier bezeichnet diesen Verweis selbst auch als rätselhaft. Ein anderes Mal schreibt er in einem Brief an Jung: Der antike Ödipus ist ja selbst ein Fall von Zwangsneurose. Sphinx-Frage, auch eher rätselhaft. Außerdem ist bekannt, dass er einem Patienten, der ihn Freud in seiner Selbstanalyse weitergeholfen hatte, ein Bild von Ödipus und der Sphinx schenkte. Soweit die schriftlichen Äußerungen Freuds zur Sphinx. In seinem Arbeitszimmer war die Sphinx jedoch in drei verschiedenen Versionen repräsentiert, präsent. Eine Fotografie des Sphinx von Gizeh, eine Reproduktion des Gemäldes von Ingres mit Ödipus und der Sphinx und eine kleine Sphinx auf einem antiken römischen Wandfreskofragment, die in ihrer Tatze eine Efeu-Girlande hält. Ich finde es interessant, dass Freud die ägyptische Sphinx zentral und noch zwei weitere Sphinxen in seinem Arbeitszimmer stets präsent hat, in ihrer bildlichen Gestalt, und sich selbst aber jede Interpretation des Sphinx-Geheimnisses oder Rätsel versagt, zumindest soweit wir es wissen. Anders seine Schüler. Otto Rank deutet die Sphinx. Er meint, die wahre Lösung des Rätsels liege nicht in dem intellektuellen Akt, dass Ödipus darin den Menschen erkannt habe, sondern in der Tötung mit Lanze oder Keule, was die Vergewaltigung der Mutter bedeutet. Diese gewaltsame Inbesitznahme der Mutter sei die unmittelbare, konkrete Vermittlung des Wissens über die Geschlechtsunterschiede und damit die echte Lösung des Rätsels. Theodor Reich betont die männlichen Seiten des Sphinx und vermutet in der Auseinandersetzung zwischen Ödipus und des Sphinx eine Wiederholung des Vatermordes. Gesa Ruheim sieht in der Szene mit der wechselnden Anzahl an Beinen der Frage, die Sphinx stellt, eine Urszenensymbolik, und Jung sieht in der Sphinx die böse prägenitale Mutter. Im Unterschied zu Freud haben sich diese Psychoanalytiker mit der Sphinx ausführlich beschäftigt und sehr unterschiedliche, aber jeweils eindeutige Bedeutungen gefunden. Haben sie damit aber nicht dem Rätsel den Sinn genommen? Für diese Analytikergeneration, und es fragt sich, inwieweit dies noch immer gilt, ist die Kritik von Giorgio Agamben zutreffend. Und im Folgenden möchte ich seine Argumentation weiter ausführen. Das ist jetzt teilweise Zitat, teilweise Veränderungen und deswegen sage ich nicht immer jetzt dazu, wann es ein Zitat ist, aber das ist jetzt mehr oder weniger ja oft wörtlich Agamben. Er meint, dass der Ödipus-Mythos den Horizont der Psychoanalyse auf wohl tiefgreifende Weise bestimmt. Nicht nur liefert er die Inhalte der Interpretation als Oedipus-Mythos, als Oedipus-Komplex, sondern er leitet und strukturiert die Grundhaltung des analytischen Diskurses und seiner Positionierung gegenüber derjenigen des Sphinx des Unbewussten und seiner Symbole. So wie Oedipus die im Rätsel des Sphinx verborgene Bedeutung aufdeckt und dadurch die Stadt vom Ungeheuer befreit, so spürt die Analyse den latenten Gedanken hinter der manifesten symbolischen Chiffre auf und heilt die Neurose. Oedipus löst das Rätsel des Sphinx mit einem Wort. Er findet also hinter einer dunklen und uneigentlichen Rede, die bedrohlich und unheimlich ist, die Lösung, die eigentliche Sprache. Die Übersetzung von einer Rede zur anderen, so meint Agamben, bildet die Analyse im eigentlichen Sinn. Entsymbolisierung, Trockenlegung der Zui der See ist, so sagt er, das eigentliche Ziel der Psychoanalyse. Und ich denke, dass wenn man sich anschaut, wie der Reik, der Jung, auch der Rank, die Sphinx, sozusagen der Sphinx eine eindeutige Bedeutung zuordnen wollen, kann man sagen, stimmt das. Allerdings stimmt es nicht für Freud. Wie bereits gesagt, gilt dies nicht für Freud, sehr wohl aber für seine Schüler. Ist bei Freud das Wesentliche am Unbewussten noch seine Arbeitsweise, Verdichtung, Verschiebung, Rücksicht auf Darstellbarkeit, Zeitlosigkeit, das Unbewusste kennt weder Verneinung noch Möglichkeit, so wird das Unbewusste in der weiteren Geschichte und Institutionalisierung der Psychoanalyse immer mehr zum Irrationalen, zum Dunklen, Unvernünftigen, das durch die Deutung befreit werden kann und der Reifung zugeführt werden kann. Wenn das Unbewusste als Inhalt aufgefasst wird, nicht das Rätselhafte des Rätsels, das die Logik des Unbewussten ist, sondern nur sein Inhalt zur Frage steht, geht das Wesentliche des Rätsels verloren. Die Sphinx ist tatsächlich in den Abgrund gestürzt. Die Arbeitsweise des Unbewussten, also des Symbolischen, entspricht den alten rhetorischen Tropen. Tropen sind Sprachfiguren. Um zu verdeutlichen, worum es geht, greift Agamben auf das Emblem zurück. Er beschreibt das Wesen der emblematischen Intention der heutzutage herrschenden Ideologie als fremd und unverständlich. Oedipus löst das aus den grausamen Kinnbacken der Jungfrau tönende Rätsel denkbar einfach, indem er die hinter dem rätselhaften Signifikanten versteckte Bedeutung aufzeigt und allein dadurch das halb menschliche, halb tierhafte Ungeheuer in den Abgrund stürzt. Die befreiende Lehre des Oedipus lautet, dass das Unheimliche und Furchteinflößende des Rätsels augenblicklich verschwindet, sobald man sein Sagen auf die Durchsichtigkeit des Bezugs zwischen der Bedeutung und ihrer Form zurückführt. Dass also jedem Sagen eine Bedeutung eindeutig zuzuordnen ist. Und weiter, Giorgio Agamben, unsere ahnende Einsicht in die archaischen Rätsel zeigt jedoch nicht nur, dass in ihnen die Bedeutung ihrer Formulierung nicht vorgängig sein musste, sondern dass ihre Kenntnis nachgerade unwesentlich war. Dem Rätsel eine verborgene Lösung zuzumessen, ist die Frucht einer nachfolgenden Epoche, die den Sinn dessen, was im Rätsel tatsächlich zur Sprache kam, verloren hatte und keine Kenntnis mehr davon besaß, als in seiner Verfallsform der Unterhaltung und dem Rätselspiel. Nun war das Rätsel aber ursprünglich so wenig Unterhaltung, dass seine Erfahrung zu machen stets bedeutete, sich einer tödlichen Gefahr auszusetzen. Steht es so, dann ist die Schuld des Oedipus weniger der Inzest als vielmehr eine Hybris gegenüber der Macht des Symbolischen im Allgemeinen, die er verkannte, als er ihre apotropäische Intention als Verhältnis eines schiefen, signifikanten und eines verborgenen Signifikats deutete. Apotropäische Intention heißt, dass man das Unheimliche mittels eines anderen Unheimlichen bannen kann. Also dass etwas Dunkles, etwas ein Zauber, etwas Unheimliches aufnehmen kann und dadurch abwehren kann. Mit seiner Geste leitet, also der Ödipus, mit seiner Geste des eindeutigen Deutens, auch des Wissens, leitet er eine Spaltung der Sprache ein, der eine lange metaphysische Nachkommenschaft beschieden sein wird. Auf der einen Seite die symbolhafte und uneigentliche Rede des Sphinx, die ihrem Wesen nach ein Chiffrieren und ein Verbergen ist, und auf der anderen Seite die klare und eigentliche Rede des Ödipus, die ein Ausdrücken und Entziffern ist. Ödipus erscheint folglich in unserer Kultur als der kulturschaffende Heros, der mit seiner Antwort das bleibende Vorbild für die Interpretation des Symbolischen liefert. Das Rätsel artikuliert in seinem uneigentlichen Sagen die ursprüngliche Differenz und den Aufschub der Präsenz. Das, was die Sphinx in ihrem Sagen formuliert, ist ja in der Antwort der Mensch nicht mehr enthalten. Also die ganze Widersprüchlichkeit mit den zuerst vier Beine, dann zwei Beine, dann drei Beine, das, was da eigentlich zum Ausdruck kommt in diesem Rätsel, ist in der Antwort der Mensch ausgelöscht. Das Rätsel artikuliert in seinem uneigentlichen Sagen, ja, die Differenz. Das, was die Sphinx in ihrem Sagen formuliert, ja, die Lösung des Rätsels und der darauffolgende Sturz des Sphinx in den Abgrund schiebt den Bruch der Präsenz und die unhintergehbare Differenz zwischen Signifikant und Signifikat beiseite und verdrängt sie. Die Verschleierung bzw. Verdrängung dieses Bruchs der Präsenz meint, dass das abendländische metaphysische Denken davon ausgeht, dass es ein klares Verhältnis von Urbild und Abbild, von verborgener Bedeutung und sinnfälliger Manifestation gibt. Dass es also eine Entsprechung von Signifikant und Signifikat ohne Schranke, ohne Bruch gibt. Die Tatsache, dass der Sinn dieser Schranke fortwährend im Dunkeln gelassen und damit der zwischen Signifikant und Signifikat klaffende Abgrund verdeckt wird, bildet das Fundament, und das ist jetzt ein Zitat von Lacan, bildet das Fundament der erstrangigen Position, die dem Signifikanten und dem Signifikat zukommt, als verschiedene Ordnungen, die von vornherein getrennt sind durch eine Schranke, die sich der Bedeutung widersetzt. Aus der Sicht des Bedeutens ist die Metaphysik nichts anderes als die Vergessenheit dieser ursprünglichen Differenz zwischen Signifikant und Signifikat. Also das heißt eigentlich auch die Unübersetzbarkeit von rätselhaftem Sprechen in einer Deutung, die dem eine klare und eindeutige Bedeutung gibt. Es sind zwei verschiedene Ordnungen. Jede Interpretation des Bedeutens als ein Verhältnis der Entbergung oder des Ausdrucks zwischen einem Signifikanten und einem Signifikat steht notwendigerweise im Zeichen des Ödipus. Wohingegen sich im Zeichen des Sphinx jede Theorie des Symbolbegriffs bewegt, die dieses Modell zurückweist und ihr Augenmerk vor allem auf die zwischen Signifikanten und Signifikat liegende Schranke richtet, die das Ursprungsproblem aller Signifikation bildet. Aristoteles charakterisiert das Rätsel als ein Verbinden unmöglicher Dinge. Heraklit sprach von der Verfügung von Gegensätzen, als der Möglichkeit eines wahren Sagens. Jedes echte Bedeuten ist damit immer rätselhaft. Bedeuten in diesem Sinne kennzeichnet sich so als ein Blick, geworfen in den zwischen Signifikant und Signifikat klaffenden Abgrund, bis zu dem Gott, der zwischen ihnen zum Vorschein kommt. Dieser Blick ist eben jener, dem eine von der Prägung des Ödipus befreite Semiologie endlich auf die Schranke, die sich der Bedeutung widersetzt, richten müsste. Das Verbinden unmöglicher Dinge, die Verfügung von Gegensätzen, ist aber genau die von Freud beschriebene Arbeitsweise des Unbewussten. Erkennbar nicht am Inhalt, weil unbewusst, erkennbar nur an den Wirkungen, den Abkömmlingen, dem Sinn. Sinn verstanden als Wirkung. Was Giorgio Agamben für das rätselhafte Sagen und seinen Bezug zum Symbolischen überlegt, ist eigentlich auch in der Wirkweise und in der Funktionsweise, glaube ich, könnte man vielleicht diskutieren, im Witz, so wie Freud ihn versteht, enthalten. Der Witz, der mit seiner Ersparnis an Hemmungsaufwand das Lachen erlaubt, gestattet es dem Unbewussten für einen Moment, sich dem Vorbewussten zu bedienen und kurz aufzutauchen. In Freuds Formulierung, ein vorbewusster Gedanke wird für einen Moment der unbewussten Bearbeitung überlassen und deren Ergebnis alsbald von der bewussten Wahrnehmung erfasst. Sarah Kaufmann schreibt dazu, das aber bedeutet in einer einzigen symbolischen Form im Ergebnis der durch den Vorstoß auf den Ort des anderen motivierten unbewussten Bearbeitung findet sowohl diese, die unbewusste Bearbeitung, als auch eine vorbewusste Besetzung ihren Ausdruck. Und nur in dieser einzigen und je einzigartigen Durchdringung von signifikantem und signifikativen Aspekt des sprachlichen Prozesses entsteht das, was man den Witz nennt. Zwischen Klang und Sinn, Inhalt und Form gibt es eine organische Einheit und es wäre vergebens, wenn man ausgehend von diesen überkommenen Gegensätzen eine Hierarchie begründen wollte. Was auch immer vornehm an ihm sein mag, wenn der Witz reiner Geist wäre, könnte er nicht witzig sein, ebenso wenig wie er auf seine materiell klangliche Seite reduzierbar wäre. Insofern, als es da eben in einer und wohl auch beim Rätsel Überschreitung von binaristischem Denken, also wie das dann wäre, wenn man es reduziert auf ein uneigentliches, dunkles Reden und einer eigentlichen Bedeutung. Möchte ich jetzt noch gerne kurz auf eigentlich, was Roland Barthes zum Binarismus sagt, wenn mich das auch beschäftigt hat, eben, und ihn kurz zitieren, in den Elementen der Semiologie fragt er nach der Universalität des Binarismus und meint, die Universalität des Binarismus steht nicht sicher fest. Sie ist noch nicht begründet in der Semiologie, und weiter meint er, es ist sehr verlockend, den allgemeinen Binarismus der Codes auf physiologische Gegebenheiten zu gründen. Insofern man vermuten darf, dass auch die neurozerebrale Wahrnehmung durch ein Alles oder Nichts funktioniert, wobei insbesondere das Sehen und das Hören durch Abtasten von Alternativen arbeiten. Geruch und Geschmack wären weiterhin analogisch. So würde ja, also wenn man auch diesen allgemein vorherrschenden Binarismus auf physiologische Gegebenheiten zurückführt, in eben Bezug nehmend auf die neurozerebrale Wahrnehmung, so würde von der Natur bis hin zur Gesellschaft eine umfassende, digitale und nicht mehr analogische Übersetzung der Welt Platz greifen. Aber, so meint er, nichts von alledem steht mit Sicherheit fest. Man darf sich nämlich fragen, ob es sich hier nicht um eine sowohl notwendige wie vorübergehende Klassifizierung handelt. Auch der Binarismus könnte eine Metasprache sein, ein besonderes Klassifikationsschema, dazu bestimmt, von der Geschichte verweht zu werden, von der sie ein richtiger Moment gewesen ist. In der Einleitung zu diesem Text bemerkt Roland Barthes, dass die binäre Einteilung der Begriffe im strukturalen Denken häufig vorzukommen scheint, so als würde die Metasprache des Linguisten die binäre Struktur des Systems, das er beschreibt, in der Tiefe reproduzieren. Die Psychoanalyse Freuds und wohl erst recht die strukturale Psychoanalyse Lacans ist einerseits geprägt durch dichotome, binäre Begriffspaare wie Lust- und Realitätsprinzip, Todestrieb und Eros, primär, sekundär, letzten Endes auch unbewusst, bewusst. Doch die Freudsche Psychoanalyse überschreitet mit ihrer Konzeption des Unbewussten die Binarismen, die sie andernorts konstruiert. Mit der Einführung des Symbolischen und der Annahme der drei Register, Reales, Symbolisches, Imaginäres, gelang es Lacan, die binaristischen Denksysteme ebenfalls zu überschreiten. Lacans Diktum, es gebe keine Metasprache, entspricht seine praktische Verweigerung zu sagen, was denn das Symbolische als solches ist. Was es ist, wird man, wenn überhaupt, nur im Zugang zur Praxis des Symbolischen selbst erfahren. Also die Kategorie des Symbolischen entweder nach seiner Funktion befragen, nach seiner Wirkung, oder aber in dieser seiner praktischen Funktion zu verwirklichen. Sowohl der Witz als auch das Rätsel, wohl auch die Schreibweise, Sprechweise von Lacan, setzen das Symbolische in Szene, erklären nicht, sondern machen erfahrbar. Das Lachen, wenn uns ein Witz direkt anspricht, der Zauber, mit dem uns ein Rätsel band, die Analyse, die wirkt, wenn sie es tut, wirksam werden sie in der Ordnung des Symbolischen. Die Ordnung des Symbolischen bezeichnet eine Funktion, und eine Funktion sollte nicht mit einer Eigenschaft verwechselt werden. Ein Witz, ein Rätsel, die Analyse sind natürlich voll von Verbindungen mit Imaginärem und auch Realem. Allein die Wirkung, also das Lachen, das Gebanntsein und von einem Rätsel und im Falle der Analyse die Möglichkeit einer Änderung, kommt zustande über die Wirkungen des Symbolischen. Also der Überschreitung von binärem Denken. Auch wenn Ödipus das Rätsel, das die Sphinx ihm gestellt hat, gelöst hat, das Rätsel der Sphinx wird weiterhin zu Bildern, zu Gedichten, zu Romanen und Filmen und Überlegungen aller Art Anlass geben. Etymologisch kann das lateinische Sphinx, griechische Sphinx, nicht nur in Verbindung mit Würgen, Würgerin gebracht werden, sondern auch mit dem griechischen Sphigein, ob man das so ausspricht, weiß ich nicht, durch Zauber festbinden, mit Zauberbannen. Ich möchte mit der Überlegung schließen, ob die Aufgabe, die die Sphinx uns stellt, nicht auch sein könnte, nachdem sie uns mit ihrem Rätsel gebannt hat, nicht das Rätsel zu lösen, sondern uns vom Rätsel lösen zu lösen. Ja, vielen Dank für den schönen Vortrag. Ich hoffe, denke, es wird Fragen geben. Ja, bitte darum. Zuerst nur die Frage, wo steht es beim Adam? Ich habe viel von ihm, aber wenn Sie mir das so nachher sagen, ja, eigentlich. Und zwar in dem dritten, von den Stanzen. Aha, danke. Aber meine eigentliche Frage ist die, wenn jetzt Ödipus der Held wird, gewissermaßen in Richtung Philosophie, und zwar mit der Physik, im Rahmen der Philosophie, und der die klare Deutung bieten will, über das Wort, das klare Wort, das eindeutige Wort arbeitet, ist das zufällig jetzt Ödipus, der den Vater getötet und die Mutter heiraten, vergewaltigen wird? Wie hängt das noch einmal zusammen? Weil es kommt ja nicht irgendein Held und führt das jetzt ein, sondern genau dieser, der somit zu den Eltern, wie er sich verhält. Ich meine, ich habe dazu schon eine Überlegung gehabt. Ne? Also der Freud schreibt ja in diesem einen Brief an den Jung, auch der Ödipus hat eine Zwangsneurose, siehe Sphinx-Frage. Meine Frage war eher, ob der Ödipus nicht eher auf eine, sozusagen auf die psychotische Struktur verweist. Das heißt, indem er das Rätsel, ja, das Rätselhafte seines Daseins und seiner Fragen über seine Herkunft nicht stellt, so wie das auch in dem Pasolini-Version dargestellt ist, sondern eigentlich diese Frage, die Sphinx, also sozusagen sein Unbewusstes stellt, ihn damit konfrontiert, verwirft, bleibt eigentlich nichts anderes mehr übrig, als dass es in der Realität wiederkehrt, und zwar ganz, ganz, ganz, ganz konkret. Aber das wäre eben eine meine Version einer Überlegung. Was würden Sie sagen? Nein, ich weiß es nicht. Für mich stellt sich die Frage, wenn eine muss es genau der Ödipus mit diesem Hintergrund, den wir ja wissen, den Freud wusste, ne, und der ihn so bewegt, muss es genau der sein, der das Sphinx, ihr Rätsel löst? Das muss doch, es ist ja nicht die Elektra, es ist nicht eine Frau, die da kommt, es ist nicht irgendwer, sondern genau der. Und was bedeutet diese Verknüpfung? Gehört es notwendig zusammen? In meinen Augen eigentlich schon. Und es gibt ja Bilder, wo der Ödipus die Sphinx einfach mit der Keule erschlägt. Es gibt viele, viele, viele, viele unterschiedliche Varianten. Ja, ja, aber meine Frage ist die Notwendigkeit dieses Zusammenhangs. Ich bin nicht die Psychoanalytikerin, ich bin jetzt eher Sie, ich komme von der Philosophie eher. Ja. Ja, aber ich glaube gerade nicht, dass, dass eben, also was ich an dieser, an was mir gut, so gut gefallen hat und mich auch dazu angeregt hat, mich damit mehr zu beschäftigen, in dem, was der Agamben schreibt, war ja gerade das eben, dass es genau diese Fragen sind. Also genau dieses Rätsel, genau diese Formulierung der Frage, die Sie stellen. Also dass zum Beispiel auch meine Spekulation eigentlich genau in dem wäre, ich finde die Bedeutung, dass eigentlich das Wesentliche ist, diese Frage, diese Überlegung, dieses Rätsel zu formulieren. Gibt es da eine zwingende Notwendigkeit? Und das auch offen zu lassen. Also das heißt, dass es eigentlich um diese Frage, um das Auftauchen und um die Formulierung dieser Frage geht, auf die es in Wirklichkeit nicht, keine Antwort gibt. Ja, das ist für mich eigentlich ein Schritt, der mir näher liegt, das so zu sehen, wie Sie gesagt haben. Aber dazu kommt dann, der Ödipus ist ja nicht irgendwer. Ja. Es ist ja, wie ich schon sagte, nicht die Elektra, oder gehört das zu diesen Rätselstellen und so weiter zusammen? Dazu. Und das Inhaltliche des Rätsels habe ich mir zumindest, aber auch mit anderen Erklärungen so, am schwächsten als Kind, ne? Ja. Und dann mit zwei Beinen und dann mit dem Stock, und da gibt es einen, der das als Schrift und Glück und so weiter noch einmal weitergeht. Aber das ist wieder ein eigener Punkt, sondern... Aber in der Formulierung des Rätsels, so wie die Sphinx das stellt, ist ja wesentlich mehr und wesentlich anderes an Widersprüchlichem, an Unterschiedlichem auch nicht, also heißt es auch als einziges Geschöpf im Unterschied zu den Tieren, dann ist es sicher auch so, dass das eben damals, dass es natürlich auch diesen Hintergrund hat, von Verbindung mit dem Sonnenablauf. Also die Sonne, die in der ägyptischen Mythologie dargestellt war, glaube ich, in der frühe Skorpion. Also da gibt es eindeutige Zuordnungen, die dann auch auf die kosmische und kosmologischen Bedeutungen verweist. Das alles ist ja in der Antwort der Mensch nicht mehr enthalten, aber im Rätsel schon. Du meinst, dass sie da so ein Bruch drinnen sozusagen? Nein, dass die Antwort, dass es keine Antwort gibt, die eins zu eins, dass das Rätsel was anderes, dass das Rätsel was anderes ausdrückt, dass die Botschaft des Rätsels eine andere ist, als die Antwort mit einem Wort oder einem Satz. Dazu noch kurz, warum ist sozusagen in Gedanken und wollen, vor allem mit Anfängen Ihrer Ausführungen, habe ich mich eigentlich gefragt, A, gibt Ödipus überhaupt eine richtige Antwort? Und zweitens, ist die Antwort überhaupt wesentlich? Ist das Antworten überhaupt wesentlich? Weil es gab ja auch, sagten Sie, Konstellationen, wo die Antwort gar nicht mehr abgewartet wurde. Ja. Und das Schicksal, das Sphinx sozusagen trotzdem dasselbe war. Nicht? Also sie kommt um, es tötet sie. Und es ist die Frage eben, was bringt sie um oder was treibt sie in den Selbstmord oder was beendet ihre Existenz? Ja? Ist es die paradoxe Intervention des Ödipus, die ungeheuerliche Reduktionismus, der sich in seiner Antwort ausdrückt? seine männliche Unverfrorenheit. Ist das auch ein Geschlechterkampf sozusagen? Ist es eben so unwesentlich, dass wir es hier mit einer weiblichen Sphinx zu tun haben? Und einen Mann, der sozusagen mit dem Schwert, mit dem Ockhamschen Messer sozusagen seiner Männlichkeit, ja, sozusagen mit dem Logos zum Durchbruch verhilft, auf Teufel komm raus, also auch auf die Gefahren, also sozusagen die Komplexität einer weiblichen Denkweise, die sich in diesem Rätsel ausdrückt, genug und nicht zu erklären und zu stören. Also ich habe das, was der Agamben thematisiert, schon so verstanden, dass eben die Antwort des Ödipus, der das Rätsel mit einem Wort sozusagen beantwortet, übersetzt, dass er da unterscheidet eben zwischen diesem mit der augenländischen Metaphysik eigentlich inhärenten binaristischen Denken. Ne? Es gibt eine Bezeichnung und es gibt das Bezeichnete. Aber das Bezeichnete ist immer schon da, man muss nur die richtige Bezeichnung finden. Dass das auf der einen Seite ist und auf der anderen Seite eben diese symbolische und uneigentliche und Widersprüche verbindende Rede des Sphinx, die rätselhafte Rede. Und dass sozusagen die Art und Weise, wie der Ödipus denkt und begründet, eine Denkweise dem Möglichkeiten des Sphinx oder des Sphinx als Symbol für das Symbolische einfach den Chaos macht. Und das ist etwas, was ich interessant gefunden habe, dass eben der Freud in seinem Arbeitszimmer drei unterschiedliche Bilder von der Sphinx eigentlich immer präsent hat. Und das finde ich auch interessant, weil eigentlich in dem Fall die Bilder nicht das Imaginäre meiner Meinung nach sind, sondern das Symbolische. Und das viele Schreiben von Rank und von Reich und all denen, die sich halt darüber beschäftigt haben, die der Sphinx eine eindeutige Bedeutung geben. Die böse, prägenitale Mutter, die verschlingende oder eine Wiederholung, also was auch immer. Ne, dass da eigentlich das Deuten, das Interpretieren dem symbolischen Möglichkeiten des Sphinx ein Ende durch imaginäre Bedeutungen geben. Also was ich in Gedanken mir gekommen ist, wenn ich zugehört habe, war, dass wir natürlich eben die ganze Zeit über den Mythos von Ödipus in der Sphinx als Unterkapitel sozusagen rätseln. Und witzigerweise in dem Mythos selber ein Rätsel auftaucht. Also meine Idee war dazu, gleich mal zu sagen, das Rätsel ist selber eigentlich ein Stellvertreter für das Mythische selber. Also sprich, wir haben es Ödipus selber mit einem Mythos konfrontiert und seine Antwort ist auch ziemlich interessant, weil sie ist natürlich als Urteil wird ja eine allgemeine Kategorie, hätte ja auch sagen können, ich glaube, das trifft auch meinen Nachbarn zu. Ja, also das ist mir nicht eingefallen. Also es gibt schon ein gewisser Logos, der sich da in Szene setzt, würde ich auf jeden Fall so sagen. Auf jeden Fall ist es so, er beantwortet das Rätsel löst sich sozusagen quasi auf, die Sphinx springt in den Abgrund, aber zugleich ist das Vorbedingung dafür, dass sich der Mythos vom Ödipus überhaupt fortbilden kann, fortlaufen kann und überhaupt zum Mythos werden kann. Also im Grunde genommen würde ich sagen, was sich da widerspiegelt, ist ein bisschen, dass jedes Deuten eines Mythos immer darauf hinausläuft, eigentlich dann auch wieder mythopoetisch am Mythos weiterzuspinnen. Dadurch erhält er seine Wirkung, dass er halt durch jede Deutung im Grunde genommen ihn noch opaker macht, ihn noch weniger durchdringlicher erscheinen lässt und noch mehr anregt, ihm noch eine Deutung dazuzufügen. Und das ist sozusagen erfasst diese Logik, diese zirkelhafte Logik ist fast eingeschrieben schon in diese Sache, in den Mythos selber. Das ist ganz interessant. Ich bin da auf den Gedanken gekommen, weil ich gerade wenige Minuten vorher eine Stelle Derrida kritisiert, Lévi-Strauss, und Derrida auch dazu kommt zu sagen, na, jedes Versuch einer neurozistischen Aufteilung des Mythos und einer im Grunde genommen Katalogisierung von Mythen ist selber mythomorph, also läuft im Grunde genommen darauf hinaus, irgendwas im Mythos weiter vorzuschreiben und damit nicht die Wirkung zu suspendieren, sondern auch die Wirkung des Mythos vorzuschreiben. Und ich glaube, das ist genau das Phänomen, also was wir beobachten können. Das sind dann vielleicht zwar sehr krasse Deutungen, die dann Jung und Co. vornehmen. In gewisser Weise versuchen sie damit natürlich das Rätsel aufzuschließen, aber Ergebnis ist natürlich, dass danach umso rätselhafter bleibt, weil wir schwingen natürlich im Kopf und sagen, also das ist sicherlich nicht der Schlüssel, um das Ganze aufzuschließen. Also da gibt es so eine Bewegung des jeden Mythos entschlüsseln läuft auf sozusagen Verstärkung des Mythos hinaus. Und dieser Gedanke ist mir gekommen, als diese Wendung bei Agamemnon auftaucht von der Trockenlegung des Zeilersees. Die kommt nämlich, glaube ich, mehr eins zu eins vor Benjamin, der, glaube ich, das gleiche Wort wählt, in Bezug auf sein Passagenwerk, wo er versucht, im Grunde genommen, das beschreibt er als Aufwachen aus dem Traum des 19. Jahrhunderts, sein eigenes Werk. Also es soll im Grunde genommen aus der mythischen Welt des Traumes ein Aufwachen darstellen. Und was er aber selber macht, ist endlos im Grunde Mythen aufeinander zu schichten in diesem Werk. Also man kann sagen, er macht eigentlich genau das Gegenteil. Es ist eine Mythifizierung des 19. Jahrhunderts. Und gleichzeitig nimmt er es ganz anders wahr. Es gibt da irgendwas, am Mythos wirkt irgendwas, was eben gerade eben nicht aufzudecken ist. Das Rätsel persistiert in dieser Weise. Einen anderen, weil wir jetzt ein bisschen irgendwie uns selber jetzt im Denken deines Redens eigentlich, während du gesprochen hast, ist mir sehr bewusst geworden, dass es um dieses Rätseln, das heißt, all diese Beiträge hatten eben das Wort Rätsel drin. Und du bist zwar eine andere Richtung gegangen, aber ganz gegen Ende hattest du erwähnt, dass bei Herkel und Aristoteles das Rätsel, die Verbindung ohne unmögliche Dinge so bezeichnet wird bei Aristoteles. In der Tat ist es so, dass zum Metaphorischen, zur Metapher eigentlich ein Merkmal dazugehört, und das ist das Rätselhafte. Das heißt, dass es ist nicht das andere ist eben anderes, aber ein wichtiger Aspekt des Metaphern-Denkens ist eben das Rätselhafte. Und das unterscheidet eben von der anderen Logo. Schwanger sozusagen, Betrachtungsweise. Und insofern, wenn man, du hast dann davon Signifikat, Signifikant und so weiter, die zusammen mit Lacan gesprochen, meine Überlegungen dazu sind eigentlich, dass, wenn man das jetzt ernst nimmt, dieses ganze Mythologische, und nicht so abtut, wie meiner Meinung nach unrichtigerweise der Bedarf. Möglicherweise versucht hat, obwohl er weiterhin auch auf diese Ebene sich bewegt. Wenn man das also den Mythos überhaupt ernst nimmt und diese ganze Bewegung innerhalb der Sprache jetzt, weil Metapher eben eine Troppe ist. Du hast irgendwie das irgendwo auch erwähnt, nicht von Metapher, aber du hast das mit diese Sprachproblematik angesprochen. Also wenn es um Sprechen geht und darin eine der Tropfen eben die Metapher ist und dazu eben das Rätselhafte ein notwendiges Merkmal ist, wie könnte man das irgendwie das abtun? Also ich mache sozusagen eine andere Umweg und frage mich, ob jetzt das, was jetzt diese ganze Agamben-Betrachtungsweise, wo es um die Kritik eines Binarismus und eines Logozentrismus und so weiter, ja, das sei denn ein Geschenk, nicht? Aber die Frage ist, was geht dabei verloren, wenn man tatsächlich dann das Metapher eine wichtige, eine notwendige, sozusagen auch Sprachteil ist. Naja, also ich glaube, so wie ich das versucht kurz anzusprechen mit dem Witz, also so wie im Witz, so würde ich sagen, gibt es auch die Möglichkeit im Rätsel, indem es da diese kurze Möglichkeit gibt, in der Verbindung von Inhalt und Form der Formulierung, dass da es einen Moment gibt, wo das Unbewusste, das Subjekt des Unbewussten sozusagen direkt sich, also wo, so wie der Freud das beschreibt für den Witz, dass das Vorbewusste einen, durch die Formulierung, durch die Form in Verbindung mit dem Inhalt, sich das Unbewusste einen kurzen Augenblick des Vorbewussten bemächtigen kann, was dann wiederum dem Bewusstsein klar wird. Und dass das der Moment ist, wo man lacht. Oder dass der Moment ist, wo das Rätsel einem Band fesselt. Und dass das, und genauso nicht in der Analyse, dass wenn man nicht sagt, ja, das ist, also wenn man nicht jetzt in den Konstruktionen, Rekonstruktionen, Deutungen nur bleibt, sondern eben eine Möglichkeit ist, die Signifikanten zum Beispiel anzusprechen, die Doppeldeutigkeit von Worten, dort wo es bedeutsam ist. Dass da für einen kurzen Augenblick sozusagen dieses unbewusste Wissen, das Unbewusste, dort wo es eben auch wichtig ist, sich anhängen kann an das Vorbewusste, das für einen kurzen Augenblick auch öffnet, weil man es mitkriegt, ohne dass man deswegen was weiß. Ohne dass man deswegen das behält jetzt in irgendeiner Weise. Ne? Also das hieße ja wieder, dem Rätsel eine eindeutige Antwort geben zu können. Sondern, dass es da einen Moment lang gibt, wo etwas auftauchen kann und in der Analyse, ich meine, im Witz und im Rätsel nicht, weil sonst müssten wir ja nur viele Rätsel sich anhören, ne? Oder viele Witze machen, wenn das schon was ändert, wenn man Probleme hat. Das ist dann wiederum. Ich finde, da muss man schon unterscheiden jetzt, wenn wir von Rätseln im Sinne des Mythischen sprechen, nicht? Also wenn es um ein Orakel sich handelt. Weil das sind die Rätsel. Also da muss ich sagen, komme ich ein bisschen durcheinander. Also Orakel und Rätsel hat was Ähnliches, aber auch was Unterschiedliches. Also im Zusammenhang mit dieser antiken Mythologie, auf jeden Fall, die hängen eng zusammen. Ja, wobei das Orakel aber mehr, also denke ich, eher in das Zeichen geben geht und das Rätsel weniger. Es waren auch nur Worte. Das Orakel weiß die Zukunft, oder? Es kann auch Vergangenheit sein. Es ist nicht zeitlich, es ist nicht zeitrichtungsweisend. Ich würde meinen, dass es mit dem sozusagen beim Orakel ist es eigentlich ziemlich klar, wer es sagt, man weiß nur nicht, was es sagt. Beim Rätsel ist schwieriger. Es gibt ja viele, es wird nicht nur Nein, sagen wir mit Eugenibus jetzt. Also, beim Rätsel ist es fast eher umgekehrt, ne? Da weiß man eigentlich genau, wie das Rätsel lautet, nur von wem das genau geäußert wird, weil das Rätsel ja meistens so eine instanzlose, weitergegebene, tradierte Form ist, die zum 100. Mal erzählt wird, und man weiß eigentlich, wer es zuerst erzählt hat. Ne? Maskiert eher auf der Seite, würde ich sagen, aber es wäre jetzt so meine Annäherung an diese Schwierigkeit. Aber ich glaube auch, dass das zusammenhängt. Also gerade im Oedipus-Mythos, dass es quasi eigentlich eine Wiederholung dieser orakelhaften Sache ist. Ne? Weil eigentlich, solange, wenn der Orakelspruch lautet, könnten sich eh alle sofort umdringen, weil sie wissen eh, wie es endet. Ne? Tun sie aber nicht, sondern das prozessiert sich weiter. Das muss sich erst noch tatsächlich... Und da ist dann auch, glaube ich, wieder die Frage dieser Geschichtlichkeit. Also wie wichtig ist denn da, dass das eigentlich, und es fängt ja quasi mit dem Orakel an, wie wichtig ist es, dass dort schon Sprache interveniert, schon quasi etwas auf den Weg gebracht wird? Ja, das mit der Sprache. Aber was Sie gesagt haben, dass das Rätsel von irgendwo... Ich glaube, die Sphinx muss genau dieses Rätsel stellen. Und es ist ein Art Kampf auf Leben und Tod. Sieht es für mich schon aus, denn die Sphinx wird erschlagen, unterstützt den Anfang, weil er es löst. Aber zuvor, das darf man ja, muss man ja dazu sagen, die vielen Männer, die das nicht gelöst haben, das Rätsel, werden ja zu Tode gebracht. Mhm. Also das, finde ich, müsste auch beim Agamben deutlich dazukommen, dass es ist schön, finde ich, wie er hinweist und sagt, öffnen, Signifikant, Signifikat, gewissermaßen dieser Abgrund, der da dazwischen ist, aber es zu sehr öffnen, würde ja auch wieder unser Miteinander sprechen verunmöglichen. Zum Beispiel. Ich muss sagen, noch eine Frage und vielleicht... Mich hat genau das beschäftigt, was wir jetzt gerade geredet haben, nämlich dieser Zusammenhang zwischen Sphinx-Rätsel und dann Witz, Unbewusstes und Psychoanalyse, die Mehrdeutigkeit, die Eindeutigkeit und wie wir nur über das eindeutige Reden zur Mehrdeutigkeit kommen können und zu einer Erfahrung. Und vielleicht ist es dann doch nicht psychotisch. Sondern es ist die Erfahrung. Ja. Er muss die Erfahrung machen, die sozusagen im Symbolischen drin ist, und das müsste er im Realen sozusagen, das ist dann eine Erfahrung. Ja. Das geht gar nicht anders. Weil die einfach dazugehört, wenn man es sozusagen als Mythos das Ganze sieht, ist es ja, es ist ja nicht ein reales Erleben, sondern es ist sozusagen etwas Mythologisches, dass er mit seiner Mutter Zombies und den Vater der Schlag. Das ist ja eine mythologische Aussage, das ist ja ein reales Tor. Das ist trotzdem eine Erfahrung, es ist so, es innerhalb der Geschichte. So. Aber ich denke, dass das Unbewusste, die Produktionen des Unbewussten zum Schweigen gebracht werden mit eindeutigen imaginären Antworten. Aber es geht ohne das Imaginäre nicht. Das ist klar. Wir sind durchzogen. Das ist völlig klar. Ja, es und ist trotzdem, immer diese Mischung. Und trotzdem ist es so. Ja. Ja? Ja, ja. Dass wenn du... Wir müssen es sonst als übersehen. Also man kann natürlich sagen, der Logos wird hochgehalten, aber natürlich kann man nur was reden und etwas analysieren. Das ist ja, aber du würdest ja auch nicht auf die Idee kommen, was für sie was, auf irgendwelche Assoziationen, die rätselhaft daherkommen, zu sagen, aha, das ist ja ihre Mutter. Natürlich, das ist eine Verengung, aber ohne diese ganzen Geschichten und ohne die Einfälle, die dann eindeutig eben. Wir können nur reden. sozusagen. Was soll man sagen? Ja, man kann die andere Seite hervorheben, aber zu groß ist, ohne die klare, gewisse Klarheit, die geht es ja auch mit. Machen wir noch nur Andrea und dann Schluss. Nur ein Gedanke, also ich habe das Gefühl, für mich liegt diese Art von Rätsel eigentlich dem Symptom viel näher, würde ich jetzt persönlich dann wenig sagen. Ja. Und mein Gefühl war, also was ja auch so an Freud so gut geheißen worden ist, und was glaube ich völlig falsch gehend ist, dieses ja, man hat es gelöst. Ich glaube, dass, also ja, ich kann zu jedem hingehen, wenn er sagt, so, ich habe diesen Satz zu tun, aber das ist auch das Lösen jetzt zu. Deine Flugangst, das hat irgendwas mit deinem Vater zu tun, oder was auch immer. Ja, gelöst, danke. Ja, erinnert mich mal an Asterix und Obelix, der Seher, wo, ich weiß nicht, ob ihr ihn kennt, wo im Grunde genommen der Herkules einen Winkelstein auf den Kopf kriegt und halt völlig blendend ist und sie gehen halt zu einem Wundereiler rein, der natürlich aussieht wie Freud, ja, und der dann Obelix heilt, weil er selber als Gartenzwerg bezeichnet wird und Obelix einen Lachanfall kriegt, weil Obelix die ganze Zeit Sorge hatte, dass er zu dick ist und sagt, dann, den habe ich geheilt. Ja. Weil Obelix halt darüber lachen kann, dass der andere ein Gartenzwerg ist und nicht mehr darüber traurig sein muss, dass der dick ist. Also solche Kurzschlüsse, solche Sinngebungen funktionieren nicht. Darum kann es ja nun gar nicht gehen. Ja. Also das wird ja wahrscheinlich aus dem Punkt in dem Fall einfach weiter persistieren, selbst wenn die Antwort sogar zuträfe. Es ist ja wohl eher so, dass die Stellung dieses Symptoms sich im Netz, im symbolischen Netzwerk verändern müsste. Es geht ja eher darum, das in gewisser Weise nicht als Abgrund, am Abgrund verankert weiter zu positionieren, sondern es irgendwo so in das symbolische Netzwerk des Objekts hineinzuschieben, dass es dort einfach anders wirken kann und auch anders beleuchtet wird und anderen Signifikanten. Und das, glaube ich, ist, geht ein bisschen in die Richtung, was ich vorhin schon versucht habe zu sagen. Ich glaube, es geht gar nicht darum, es zu lösen, quasi den Vorhang wegzuziehen oder wie auch immer, sondern im Grunde genommen jedes Aufdecken, jedes Sinngebung eines Mythos läuft auf einer Remythifizierung wieder hinaus. Und das ist aber eigentlich eine notwendige Form von Mythifizierung, damit es auch irgendwie seine Wirkung weiter hat und als Wirkung konstruktiv. Und ich glaube, in dem Zusammenhang müsste man, aber das geht jetzt einfach so weit, auch mal über den Gedanken des Schicksals nachdenken, der natürlich in diesen antiken Tragödien zum Beispiel halt extrem wichtig ist, wo Schicksal immer etwas ist, was mehr oder weniger von den Göttern auferlegt wird, wo man könnte sagen, ja, sozusagen die erste Erfahrung von einer Differenz von Eigenerwartung und Rollenerwartung, ja, aber halt auf Schicksalsebene. Es passiert, ich kann dem nicht ausweichen, dass wenn ich versuche, mit dem Abschluss auszuweichen. Sorry, ich habe den Anschluss. Ich wollte nur ganz kurz im Anschluss an die Irene noch sagen, was mir aufgefallen ist, ist, dass du Ödipus mit dem Analytiker oder der Analytikerin identifizierst. Also wenn du sagst, eben wenn man das Rätsel lösen würde, dann wäre das so, dass du vertraust, dann wäre das so, als würde ich in der Sitzung dann sagen, so, und ihr Symptom ist dieses und das. Ja. Und ich habe Ödipus eigentlich automatisch jetzt in meinem Vortrag eher mit meiner Besandung oder deiner Besandung kurz geschlossen. Und vielleicht ist das genau dieses Changieren zwischen den beiden Polen, woran sich das dann auch, also wo sich das ändern würde, ob man sagt, das Rätsel sollte eigentlich unlösbar bleiben oder man kann es nicht erklären, keine definitive Antwort geben. Oder man muss natürlich immer eine Antwort geben wollen, was eben dieser neurotische Zug dann auch wäre, ja, das Rätsel zu lösen. Nun wird das, und das würde ich sagen, ist auch notwendig, also eben diesen einen Weg, diese Komplexitätsreduktion zu machen und eben aus dieser Fülle von Assoziationen dann wieder einen Signifikanten rauszustellen und eben für sich selber anzunehmen. Die Sphinx praktisch in den Abgrund verschwinden zu sehen, weiterzugehen, nur dann wäre der logische Weg eigentlich die nächste Sphinx, kommt dann gleich danach eigentlich wieder. Also, das nur die Frage ist ungeheuer, wie man den Kopf abschlägt und drei neue wachsen raus. Genau, also weil sich die Wahrheit nur halb sagen lässt. Und die Frage ist halt, warum kommt denn der Ökos? Also warum kommt in dem Mythos, warum kommt er eigentlich wirklich an und was bedeutet dieses Ankommen, dass dann eben die Strafe nach sich zieht, dann eigentlich auch bei ihm. Das wollte ich mir ganz kurz machen. Ja. Was sagen? Dann danke ich nochmal für den Vortrag. Zur Sphinx selber wollte ich noch sagen, um das noch rätselhafter zu machen, sie ist ja immer verbunden, praktisch immer, also alles, überall, wo ich sie aufgespürt habe, mit Orten des Todes oder Geburt. Mhm. Geburt wird wenig hervorgehoben, aber Lebensbaum. Sie hat, ja, einmal Lebensbaum ist bei ihnen vorgekommen, aber sie selbst ist also, es hat früher Tempel der Geburt gegeben, also Häuser der Geburt. Es war, die Geburt hat einen anderen Stellenwert gehabt und da waren Sphingen damit verbunden. Also so Art Wächter, Schützerin der Geburt und Beziehung zu Tod und sie selbst. Es gibt Sphingen, die haben einen Totenschädel in ihrem Kranken. Und das geht mir in diesem Bezug auf Rätsel, Sprache, Signifikanz, Signifikanz, ein bisschen verloren. Diese wichtige Perspektive haben die auch. Mhm. Vielleicht bei Agamben eben auch, aber auch Binarismus und Witz und so, ja, führt natürlich letztlich auch zu Geburt und Tod, aber es ist hier viel direkter, das finde ich eigentlich angesprochen. Mhm. Na gut, dann vielen Dank für den Vortrag nochmal. Ja, vielen Dank für den Vortrag. Wie gesagt, wir gehen jetzt dann in die Sommerpause. Nach dem Sommer wird es wieder angekündigt und hoffe, Sie wieder dort zu sehen im nächsten Late Night Lacan.